stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Wort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Wort ist hier bei mir. Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Wort ist hier. Mein Schatz, mein Wort ist hier bei mir. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Ihr mögt euch noch so grimmig stellen, droht nur mich ganz und gar zu fällen. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Wort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Wort ist hier bei mir. Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken. Was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Wort ist hier bei mir, mein Schatz, mein Wort ist hier bei mir, mein Schatz, mein Wort ist hier bei mir, mein Schatz, mein